Unser Crack brachte der Menschheit Wut, Muskelzucken und faule Knochen. Doch jetzt ist die Menschheit bereit für mehr. Sie ist bereit für Crystal Meth. Noch mehr Aggression, noch mehr Juckreiz und noch mehr Impotenz. Zudem enthält Crystal Meth tolle neue Nebenwirkungen wie die Unfähigkeit zu schlafen, starkes Schwitzen und den unvermeidlichen Tod. Unsere besten Chemiker haben lange daran gearbeitet, dass das Crystal Meth zusammenzusetzen. Beispiele paranormale Tonbandstärke. Go!